Bitte schön. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Bayer. Ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das erstellen. Ich habe im Augenblick kein Bild. Ah, jetzt sind Sie wieder da. Ich hatte zwischendurch kein Bild von ihm. Ja, ja, Hauptsache jemand hilft mir. Das ist nett, wenn Sie mir helfen wollen, ja. Okay, kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen zuerst manche Fragen zu Ihren Daten stellen, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Ich heiße Maria Zimmermann. Maria Zimmermann. Können Sie Ihre Vorname buchstabieren? Ja, Maria, Maria. Okay. Zimmermann mit Double N. Doppel Richtig? M und am Ende Doppel N, ja. In der Mitte Doppel Okay. M und am Ende Doppel N. Gut. Wie alt sind Sie, Frau Maria Zimmermann? Ja, ich bin bald 66. 66. Wann sind Sie genau geboren? Am 2. Mai 56. 56. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ja, ich bin 1,70 und wiege 78 Kilo. 78. Okay, schon, Frau Zimmermann. Was führt Sie zu uns? Ja, ich habe solche heftigen Schmerzen auf der linken Seite im Unterbauch. Und ja, das wird irgendwie gar nicht besser. Und nach dem Essen ist es besonders unangenehm, gerade wenn ich also was ein bisschen Fettiges gegessen habe. Ich habe kürzlich Bratkartoffeln gegessen. Oh, danach ging es mir so schlecht. Entschuldigung, darf ich Sie Ja? unterbrechen? Was haben Sie Ja. gegessen? Ich habe Bratkartoffeln gegessen. Ja? Bratkartoffeln. Wann Und da kommt ja genau? ziemlich viel Fett rein, ja? Da kommt ziemlich viel Fett rein und das ist mir gar nicht gut bekommen. Wann genau? Seit wann haben Sie die Schmerzen? Ja, das ist jetzt so 2 Wochen, dass das immer schlimmer wird. Ich hatte aber schon mal so vor 4 Wochen, 5 Wochen habe ich das schon mal so ein bisschen gehabt und dann ist es wieder weggegangen. Da habe ich gedacht, ach, ist schon nicht so schlimm. Aber jetzt ist es wiedergekommen und jetzt wird es eigentlich immer schlechter. Ja. Ich verstehe. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpfe oder krampfartige? Aber ich kann das eigentlich nicht gut beschreiben. Vielleicht, ja, vielleicht sind die dumpf. Das könnte es vielleicht sein. Aber ja, ich habe auch oft mal so Blähungen. Dann hat man so diese typischen stechenden Schmerzen eigentlich, ne? Bis das dann wieder weg ist. Und meine Ja. Verdauung ist sowieso auch ein bisschen durcheinander. Ich habe immer mal wieder Durchfall und dann bin ich wieder verstopft und dann habe ich wieder Durchfall. Ich kann mich da nie so richtig drauf verlassen. Ja, okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichten 10 sehr starken Schmerzen? Ach ja, das ist schwer zu sagen. Also jetzt im Augenblick geht es mir erträglich, sage ich mal, aber vorhin waren die Schmerzen wirklich doll. Das schwankt, ja. Also mal sind die sicherlich erträglich, so bei 4 oder 5 oder so. Und manchmal sind die eben auch mehr. Dann würde ich vielleicht sagen 7. Ja, okay, verstehe. Sind Ihnen übel? Ist Ihnen übel? Ist mir übel. Nee, also richtig übel ist mir nicht. Ich habe nur eigentlich keinen Appetit. Das fällt mir auf. Es schmeckt mir so gar nicht zurzeit. Ja. Haben Sie Erbrechen? Nee, übergeben muss ich mich nicht. Nein, nein, nein, nein. Was ich wohl habe, Ja, so wenn ich was gegessen habe, also wenn ich gerade auch ein bisschen fettige Sachen gegessen habe, dass ich dann so ein bisschen Sodbrennen habe, ne? Okay. Sie haben schon gesagt, Sie spüren die Schmerzen im linken Unterbauch. Früher war auch Ja. so, am Anfang war auch im linken Unterbauch. Ja, ich meine, da hat das schon von Anfang an war das da, ja. Okay. Aber mit der Zeit sich die Schmerzen verschlechtert. Sie haben Die schon haben gesagt. sich mit der Zeit verschlechtert, ja. Okay. In Ihrem Stuhl haben Sie Ungewöhnliches etwas bemerkt? Können Sie Ihre Stuhl beschreiben? Naja, das ist halt mal so und mal so, ne? Manchmal habe ich Durchfall, dann ist das alles ganz wässrig und oftmals auch ja einfach ein bisschen weich und nicht so gut verdaut. Dann kann ich erkennen, was ich gegessen habe. Und ein anderes Mal habe ich Verstopfung, dass ich denke, oh, jetzt wird es aber Zeit, dass ich irgendwann mal, ne, auf die Toilette kann. Ja, wenn Sie Durchfall haben, wie ist die Farbe Ihres Stuhls und wie ist die Konsistenz? Oder Ja, haben das Sie ist Blut weich, bemerkt? weich, weich oder manchmal auch flüssig, je nachdem. Das kommt drauf an. Und die Farbe ist halt immer so kackbraun, ne? Wie das so ist. Ja. Braun. Okay, Ja. braun. Keine besondere Farbe. Nicht schwarz und nicht Okay. hell und ja, nee, es ist braun. Ja. Okay, Sie haben schon gesagt, mit fettreichem Essen die Ja, Beschwerden das bekommt mir verschlechtert. gar nicht. Haben Sie eine andere Auslöser bemerkt? Nee, sonst ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Haben Sie sonst weitere Beschwerden? Fällt Ihnen noch etwas ein? Lassen Sie mich überlegen. Ich meine, ich habe ja noch eine Menge Vorerkrankungen, die machen mir natürlich auch immer noch so ein bisschen Zipperlein. Aber sonst, ich glaube, jetzt, was da neu dazugekommen ist, war da nichts. Nee. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zu genommen? Oh nee, das ist mir nicht aufgefallen. Nein. Ich wiege immer gleich Haben viel. Sie Fieber? Fieber. Haben Sie Fieber? Ja, ich habe zwar nicht gemessen, aber ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen wärmer als sonst, ja. Aber Sie haben nicht gemessen. Ich habe nicht gemessen, nee. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein, nein, nein. Nee, also nachts, dass ich schwitze, nee, nee, das war früher in den Wechseljahren, aber jetzt nicht mehr. Aber nachts muss ich wohl hin und wieder mal auf die Toilette gehen. In der Nacht. Ja. Wie viel Mal gehen Sie auf die Toilette? In der Ach, Nacht, meine ja, ich. nicht jede Nacht, aber oftmals einmal in der Nacht oder so. Okay. Haben Sie Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen? Nö, eigentlich beim Einschlafen habe ich keine Schwierigkeiten und durchschlafen eben, ja, insofern, dass ich eben zwischendurch auf die Toilette muss, ne? Okay. Jetzt möchte ich ein paar Fragen zu Ihren Vorerkrankungen stellen, um ein umfassendes Ja, Bild das. zu erhalten. Gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen? Sie haben schon gesagt, Ach. Wechseljahrs leiden Sie unter. Richtig? Ja, also da kann ich ja eine ganze Liste aufführen. Ne? Also einmal habe ich ein bisschen hohen Blutdruck. Das habe ich schon lange, schon seit 15 Jahren. Ne? Seit 15 Dann hat Jahren. man, dann hat man mal vor ein, zwei Jahren hat man festgestellt, dass ich Herzrhythmusstörungen habe. Ja. Oh. Dann hat der Arzt auch festgestellt, dass meine Blutfettwerte zu hoch sind. Ja, ja, gut, okay. Und dann seit da, was wann ich auch gestellt? Bitte? Verstärkte Blutfettwerte, Hochblutfettwerte. Ich kann Sie jetzt gerade nicht verstehen. Wir haben eine Störung in der Leitung. Fragen Sie noch mal, ja, bitte. Ich möchte fragen, seit wann leiden Sie unter Fettwerte? Ah, dass die Fettwerte erhöht. Oh, das ist schon 10 Jahre, dass der Arzt das festgestellt hat. Okay. Ja, dann habe ich immer mal wieder Erkrankungen. Ja, ich habe immer mal wieder Blasenentzündungen und ja, seit einiger Zeit macht mir auch meine linke Hüfte zu schaffen. Und da habe ich wohl Arthrose in der Hüfte. Aber da ist noch keine Operation erfolgt. Im Augenblick humpel ich noch so rum. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, die Gallenblase ist rausgekommen vor, ist auch schon wieder eine Weile her, 20 Jahren. Und dann hatte ich auch eine Gebärmutteroperation. Ich habe nicht. Entschuldigung, ich unterbreche Sie. Wann war Gallenblase-Entfernung-Operation? Das ist 20 Jahre her. Okay. Okay. Und die Gebärmutter ist vor 12 Jahren entfernt worden. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? Ja, dann nehme ich einen Beta-Blocker. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass das ein Beta-Blocker ist, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Dann nehme ich morgens und abends eine. Dann nehme ich Atorvastatin, 20 Milligramm. Das nehme ich am Abend. Und okay. Ja, und wenn mir die Knochen zu weh tun, dann nehme ich mal Voltaren. Voltaren. Tablette, oder? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Haben Sie Allergien? Das muss ich gerade überlegen. Habe ich Allergien? Das ist keine richtige Allergie. Ich kann Milchprodukte nicht gut vertragen. Okay. Wie äußert sich diese Intoleranz oder Unverträglichkeit? Ja, ich kriege dann halt vermehrt Blähungen und Bauchschmerzen und deswegen lasse ich das von vornherein weg. Ne? Rauchen Sie? Nein, nein, nein, ich habe nie geraucht. Nie, vorher auch nie. Nee, noch nie geraucht. Gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, nicht regelmäßig, würde ich sagen. Ich trinke hin und wieder mal ein Glas Wein, ja. Wie oft ungefähr? Ach, vielleicht 2-3 Mal in der Woche oder so. Nehmen Sie bitte nicht persönlich das routinemäßige Frage. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie einen Drogen ausprobiert? Nein, nein, nein, mit sowas habe ich nie was zu tun gehabt. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ach, ja, also meine Mutter, die hat genauso wie ich, warte mal. Sorry, ich habe die Patienten durcheinander gebracht. Das ist der Haken. Also meine Mutter hat tatsächlich jetzt im Alter Diabetes bekommen. Und mein Vater ist schon lange gestorben, der hatte Lungenkrebs. Okay, haben Sie Geschwister? Nee, ich habe keine Geschwister. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, wobei das sind natürlich keine Kinder mehr, die sind inzwischen erwachsen und die wohnen auch nicht mehr zu Hause bei uns. Mhm, ja. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei. Zwei. Zwei. Sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Gut. Wohnen Sie mit Ihrer Frau? Mit meinem Mann. Richtig? Ja, ich wohne mit Ah, meinem Mann zusammen, ja. ist Ihre Ich bin Macht. ja eine Frau. Entschuldigung. Ja, Alles klar. Entschuldigung, Frau Sinnemann. Ja, alles gut, ja. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin seit kurzem in Rente, ein Glück, ja. Ich habe in einem Autohaus gearbeitet. Im Büro, ne? Was war Ihre Aufgabe in Arbeit, in der Arbeit? Ja, ich habe da halt im Büro gearbeitet, Abrechnungen gemacht und Ah, Korrespondenz erledigt, ne? Büroarbeit. Ja, Bitte? verstehe ich. Ja, ich verstehe, okay. Ich habe notiert. Frau Zimmermann, ich habe eine Frage vergessen. Gibt es eine nein. Haben Sie etwas versucht, um die Schmerzen zu lindern, oder haben Sie etwas eingenommen gegen die Schmerzen? Ja, ich hab mal versucht, Paracetamol zu nehmen und das habe ich zweimal hintereinander gemacht, aber dann irgendwie hat das nicht geholfen. Okay. Okay, Frau Zimmermann, ich habe meine ganzen Fragen gestellt. Haben Sie an mich Fragen oder fällt Ihnen noch etwas ein? Na, ich habe jetzt natürlich nur die Frage an Sie. Was kann das denn sein? Was steckt denn dahinter? Warum habe ich diese Schmerzen? Ja, wir als Ärzte haben immer drei Schritte, um die richtige Diagnose stellen zu können. Wir haben nur das Anamnesegespräch beendet. Wir brauchen noch weitere Schritte. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen, dann werde ich Ihnen abnehmen, gegebenenfalls manche bildgebende Untersuchungen, wie zum Beispiel Ultrasonographie durchführen lassen. Dann werde ich rechtzeitig über die weiteren Schritte informieren. Ah, okay. Gut. Alles klar. Okay. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, ich würde Sie gerne körperlich untersuchen. Okay, ja, nee. Also ich warte dann im Wartezimmer, ne? Ja, bitte. Nehmen Sie einen Okay. Platz im Wartezimmer. Ja, sehr gut. Okay. Ja, hat noch jemand ergänzende Fragen? Eine Frage, gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Ich meine, haben Sie Stress in der Arbeit, in der Familie? Nö, ich bin ja jetzt Rentner, ich habe keinen Stress mehr bei der Arbeit. Das ist gut. Und vielleicht, ich habe nicht gehört, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob der Doktor das gefragt hat, aber sie strahlen nicht aus. Okay. Nee. Habe ich nicht gefragt. Sie sagen Bescheid, wenn sie gesprächsbereit sind, ne? Okay, nur brauche ich 1 Minute. Ja, alles gut. Okay, danke. Okay. Darf ich anfangen? Hallo, guten Tag, Frau Oberstin. Haben Sie Zeit für mich? Ich habe eine Patientin. Ich möchte Sie ja, erzählen Sie, was ist mit ihr? Okay. Ich möchte heute Ihnen eine 66-jährige Patientin, Maria Zimmermann, berichten, vorstellen. Die Patientin stellte sich bei uns seit vier, fünf Wochen bestehende heftige, dumpfe linken Unterbauchschmerzen vor. Die Schmerzen würden sich seit zwei Wochen verschlechtern. Die Schmerzen würden nach dem fettreichen Essen auslösen. Außerdem würden durch fettreiches Essen ausgelöst. Ja, noch einmal den Satz korrekt. Ja. Die Schmerzen werden durch fettreiches Essen ausgelöst. Die Schmerzen hätten nach dem fettreichen Essen ausgelöst. Nee. Sie hätten nach fettreichem Essen begonnen oder sie werden durch fettreiches Essen ausgelöst. Ja? Oder man sagt, fettreiches Essen löst die Schmerzen aus. Das sind drei Varianten, aber was anderes dazwischen geht nicht. Ja? Also, die Schmerzen würden durch fettreiches Essen ausgelöst. Ja. Okay. Außerdem klagte die Patientin über Meteorismus, Pyrosis. Die Patientin bewertete die Schmerzen auf einer Schmerzskala mit 5 von 10. Laut der Patientin kommt manchmal Obstpassion und manchmal Diarrhö. Wie lange hat sie dieses schon? Seit zwei Wochen leidet die Patientin unter Durchfall- und Verstopfungsprobleme. Okay. Habe ich falsch verstanden. Der Patientin seien keine Auffälligkeiten in der Stuhl bemerkt. Bekannt, oder? Ja. Aufgefallen, ne? Seien aufgefallen oder sie hätte bemerkt. Es sind keine aufgefallen oder sie hat keine bemerkt. Okay. Die Patientin habe Paracetamol gegen die Beschwerden eingenommen, aber die Einnahme von Medikament habe keine Linderung geschafft. Erbracht. Die Patientin fühle sich fiebrig, aber sie habe nicht Fieber gemessen. Patienten leiden unter Nocturie. Wegen Nocturie habe sie Durchschlafensstörungen oder Dysomnie. Außer diese Auffälligkeiten haben die Patienten keine vegetativen Störungen. Ich muss es mal eben wegdrücken. Entschuldigung. An Vorerkrankungen seien bei der Patienten seit 15 Jahren arterielle Hypertonie, seit 2 Jahren Arrhythmie, seit 5 Jahren Hyperlipidämie und Blasenentzündung. Was? Was ist das für eine Entzündung? Cystitis. Cystitis und Coxarthrose bekannt. Die Patienten sich vor 20 Jahren, die Patienten haben sich vor 20 Jahren Cholezystektomie und vor 12 Jahren Hysterektomie untersogen. Ja, sehr gut. Die Patienten nehmen regelmäßig einen Blocker, Beta-Blocker, der Name von Medikaments nicht bekannt. Nehmen diese Medikament zweimal pro Tag. Nehmen sie Atorvastatin 20 Milligramm einmal abends und bei Bedarf folgenden Tablette ein. Okay. Die Patienten haben Laktoseintoleranz, die sich durch Blähungen und Bauchschmerzen äußere. Die Patienten sei Nichtraucherin, trinke ein Glas Wein zwei bis dreimal pro Woche. Die Drogenkonsum wurde verneint. Familienanamnestisch Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter und der Vater sei wegen Lungen oder an Lungenkrebs gestorben. Ja, Fachbegriff. Pulmonalkarzinom. Bronchialkarzinom, ne? Bronchialkarzinom, ja. Frau Zimmermann sei verheiratet, habe 2 Kinder, die gesund sind. Sie lebe mit ihrem Mann. Sie sei berentete Bürokauffrau. Bürokraft kann man sagen oder Büromitarbeiterin. Büromitarbeiterin. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Divertikulitis aus. Differentialdiagnostisch kommen Darmkrebs oder Kolonkarzinom. Vielleicht chronisch entzündliche Darmerkrankung, wie zum Beispiel. Sehr gut, ja, genau. Colitis ulcerosa. Genau. Oder Crohn, ne? Oder ja, was zurzeit auch. Was zurzeit oft im Gespräch ist bei vielen Leuten, wovon Reizdarmsyndrom, das ist irgendwie so ein, ja, da kommt schon, Colon-Irritable, ja. Also Reizdarmsyndrom, das ist irgendwie so, wird allen Leuten eingeredet, sie hätten das, glaube ich. Ja, gut. Ja. Ja, was machen Sie denn Soweit, diagnostisch mit der Patientin? ja, zur weiteren Abklärung würde ich die Patienten folgende Maßnahmen durchführen. Als erstes würde ich sie körperlich untersuchen, bei der Inspektion sehe oder überprüfe ich, ob es eine Narbel, Ikterus oder Ekchymose gibt. Bei der Palpation achte ich darauf, ob es Abwärtsspannung, Loslassschmerzen gibt oder Druckschmerzen gibt. Bei der Auskultation überprüfe ich, ob es ein oder wie Darmgeräusch ist. Oh ja, okay. Palpation, Palpation, nee, Perkussion. Oh, ich hab, da habe ich das falsch verstanden, Wie Entschuldigung. bei der Perkussion achte ich Ah, darauf, okay. ob es gedämpfte oder tympanische Klopfschall gibt. Ah, okay, ja, dann habe ich das akustisch falsch verstanden. Alles klar, sorry. Gut. Was machen Sie Die apparativ und was machen Sie Labor. labortechnisch? Ja, Laboruntersuchung könnte manche wichtige Hinweise liefern. Im Labor sollten Blutbild, Entzündungsparameter wie zum Beispiel BCG, CRP, Leukozyten Untersucht werden, ja. vielleicht Gerinnungsparameter überprüft werden. Dann um die Diagnose zu sichern, sollten Bauchultraschall, gegebenenfalls Darmspiegelung oder Kolonoskopie Ja. eingeleitet werden. Ja, sehr gut. Okay. Und was erwarten Sie Und bei der Sonografie? bei der Sonografie, wenn eine Entzündung entsteht, kann Freiflüssigkeit feststellen und wenn eine gynäkologische Probleme gibt, können wir auch diese Krankheiten ausschließen Ja, und wobei hysterektomiert ist die ja schon mal, ne? Die Patientin ist ja bereits ja, hysterektomiert. die Patientin habe Hysterektomie. Aber operative vielleicht Verwachsungen Ja, entstehen. stimmt, kann auch noch sein, genau. Ja, gut. Wenn Sie jetzt tatsächlich, wenn sich das bestätigt, dass sie eine Divertikulitis hat, achso, da war hier Hinweis, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, Wandverdickung der Darmwand sei typisch für die Divertikulitis, ich weiß es nicht. Gut, wenn die tatsächlich eine hat, was ist dann die Vorgehensweise, was macht man? Können wir auch Darmspiegelung durchführen? Ja, nee, ich meinte jetzt, also wenn sich das bestätigt, ne, durch die Darmspiegelung, was machen Sie dann für eine Behandlung? Wie behandeln Sie die Wenn Patientin weiter? eine Entzündung entsteht, sollten wir Antibiotikum und Analgetikum, Antipyretikum einsetzen. Genau. Außer Komplikation empfehlen wir allgemeine Maßnahmen, wie zum Beispiel ausgewogene Ernährung und ballaststoffreichende Ernährung. Ja, sehr gut. Aber kriegt ihr jetzt im Augenblick auch was zu essen? Kriegt sie jetzt im Augenblick auch was zu essen, die Patientin? Die Beschwerden. Während sie eine Entzündung hat. Wir gehen da davon aus, die hat tatsächlich eine Divertikulitis. Die hat also einen entzündeten Darm, beziehungsweise der Divertikel sind entzündet. Kriegt die jetzt was zu essen oder nicht? Wenn eine Komplikation entsteht, wie zum Beispiel Entzündung, wir können die Nantarens und parenterale Ernährung vielleicht. Ja, also jetzt, wenn die akuten Beschwerden kommen, würde man ja erstmal parenteral ernähren und den Darm erstmal leer laufen lassen, ne? Und dass man auch besser gucken kann. Ich meine, würde man ja sowieso für die Darmspiegelung machen müssen. Aber erstmal kriegt die halt einfach nichts zu essen, sondern wird parenteral ernährt. Ne? Gut. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn das also rezidivierend ist, muss man was machen? Ja, wenn unzureichende medikamentöse Therapie kann interventionelle Behandlungen indiziert, oder? Ja. Ja, und was wäre das? Kolektomie oder also OP, halbseitige, ne? Genau. Kolektomie. Ja. Ja. Jo. Von mir aus ist das alles. Ja. Dann würde ich Sie jetzt, wie immer, sage ich dann, ne? Sage ich dann, setzen Sie mal die Untersuchung bei der Patientin fort und halten Sie mich auf dem Laufenden, wie es ihr geht und was Sie rausgefunden haben. Ja, und ob sich Ihre Diagnose bestätigt hat. Gut. Hat noch jemand Frage, Hinweise? Emre, hast du noch irgendwelche Fragen oder Nein. Tipps oder was? Nein, habe ich nicht. Nicht. Ich hatte ein Problem, weil unsere Verbindung nicht super gut war. Das Bild kam immer, also hat immer wieder gestockt und manchmal konnte ich sie ein bisschen schwer verstehen. Was mir aufgefallen ist, dass sie tatsächlich diese Standardformulierung, da muss man aufpassen, dass man da nicht falsche Grammatik nimmt, die einfach nochmal überprüfen. Auf korrekte Grammatik. Denn das ist natürlich blöd, wenn man sich sowas angewöhnt, dass man das immer in der gleichen Weise sagt und es ist immer falsch. Ja? Zum Beispiel, ob das aktiv oder passiv ist, ist ja relativ wichtig. Ja? Ich weiß jetzt nicht mehr, was das Beispiel war. Ich mache immer solche Fehler. Ich beginne mit aktiv und am Ende passiv. Ja. Und dann passt es halt nicht zusammen. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man die Formulierung nochmal sauber macht. Ich kann Ihnen anbieten, dass Sie Ihren schriftlichen Bericht mir per E-Mail schicken. Dass ich den einmal durchgucke und schreiben Sie ihn so, wie Sie ihn sonst auch schreiben würden. Jetzt also noch nicht super kontrolliert, sondern so, wie Sie ihn sonst auch schreiben würden. Und dann könnte ich Ihnen einfach sagen, das ist ein klassischer Fehler, den Sie da und da machen. Ja? Mhm. Ich kann es nur anbieten, ne, wenn Sie mögen, machen Sie das. Emre hat die E-Mail-Adresse und kann die Ihnen schicken. Ja? Danke, vielen Dank. Gut, und wie gesagt, also ich habe ein bisschen schwer gehabt mit der Verbindung. Sie sprechen noch ein bisschen stockend, das geht nicht so ganz flüssig. Ja? aber man kann sie tatsächlich so von der Aussprache her sehr, sehr gut verstehen. Und natürlich habe ich auch immer verstanden, was sie meinen. Ja, der Arztkollege wird sie auch verstehen, was sie ihm sagen wollen. Aber trotzdem in der Fachsprachprüfung geht es natürlich auch um richtige Sprache. Ne? Und insofern müssen wir da einfach noch mal ein bisschen Augenmerk drauf legen. Ne? Okay? Okay, danke. Gut.